E-Government Podcast, der Podcast rund ums Thema E-Government. Also, Matthias, Thorsten, wo sind wir denn heute? Wir sind in Nürnberg auf der Kommunale, die größte Messe für Kommunalbedarf. Und ganz Deutschland. Und ja. Weißt du, was mir noch auffällt? Wir sind am größten. Wir sind gemeinsam hier. Ja, auch wieder wahr, ja. Das ist ein seltener Fall. Und was fehlt? Das Bier. Genau. Aber wir haben hier lecker Wasser, Mineralwasser. Also, still. Ich schaue gerade den Stand gegenüber. Da haben sie einen Zapfhahn aufgebaut. Oh ja, gutes Spalter Bier. Da könnte man vielleicht mal... Das soll lecker sein, hat der mir gestern auch schon erzählt. Aber gibt's nur für Bürgermeister. Naja, wir gehen da mal hin als Podcaster. Vielleicht kriegt man auch was. Meinst du, wenn wir sie interviewen, ihnen das Mikro unter die Nase halten, gibt's ein... Na, wir tun so. Okay. Ich lass ausgeschaltet. Guter Plan. Okay, aber es gibt ja hier noch jede Menge. Total viel zu futtern. Ich glaube, der Essensstand, der hier ist, wo man was bezahlen muss, der ist eher nicht so. Ja, ich weiß nicht. Also die 6 Nürnberger für 8 Euro, weiß ich nicht. Muss ich nicht machen. Warst du schon unterwegs? Nee, oder? Nee, gar nicht. Ich war gestern die ganze Zeit am Stand. Ab und zu mal kurz für kleine Jungs, aber das war's. Na, also schauen wir mal, dass wir heute mal eine Runde drehen können. Vielleicht finden wir hier das eine oder andere. Also Mitbewerber unseres Arbeitgebers haben wir hier schon mehrere gesehen. Ja, man kommt dran vorbei, ja. Ja, manche mit sehr schönen rustikalen Ständen. Ja. Manche eher mit einfacheren. Ganz gemütlich, ja. Ja, aber gestern wie war die Resonanz gestern? Positiv. Also ich habe mit viel mehr Beschwerden gerechnet, aber war gar nicht. Die waren alle glücklich und zufrieden, dass es uns gibt, dass es unser Produkt gibt. Das war gut. Beschwerden? Weiß doch, wie die Leute sind. Okay. Ja, die hatten, ja. Ja. Aber viel los, oder gestern? Es war ständig was los. Also du kennst das ja, man steht dann da, die Leute stehen schon an Schlange, wollen dir Fragen stellen und du kommst nicht zum Trinken. Das ist gar nicht gut. Ja, vielleicht können wir heute dem einen oder anderen auch mal das Mikrofon in die Nase halten. Versuch ist es wert, ja. Man dürfen nur schauen, dass es das nicht sieht. Okay, also das war's dann und vielleicht kommt nachher noch ein Stück. Au, Backe! So, Matthias, da sitzen wir wieder. Endlich sitzen. Ja, habe ich mir auch gedacht. Den ganzen Tag stehen ist sehr, sehr anstrengend, wenn man einen Bürojob hat und sonst nur sitzt. So ist es, so sehen wir auch beide aus. Ja, na, okay. Was? Na, ich eher. Ja, komm, ich auch, du nicht so. Na gut. Das ist schon ganz schön frech von dir. Das ist, naja, kennst du mich noch inzwischen? Na, auch wieder wahr. Und, bist du jetzt mal rumgelaufen? Ich bin rumgelaufen, ich habe mir alles angeschaut. Ich habe mich informiert, wie man Gullideckel herstellt. Ja, ich habe gesehen, wie man Gullideckel hochhebt. Schön, nee, das habe ich nicht, keine Vorführung. Ich habe gesehen, wie man neue Baumaschinen, nicht herstellt, aber neue Baumaschinen gesehen, neue Feuerwehrautos. Was hat das Ganze mit IT zu tun? Gar nichts. Warum? Erzähl weiter. Ja, es ist ja eine Messe für Kommunalbedarf, ne? Und da kann man sich auch mal Sachen anschauen, die in der Kommune so relevant sind. Das stimmt. Also ich war auch erstaunt, was es so alles zu sehen gibt. So, wie gesagt, Gullideckel, Dachrinnen, kleinen Bagger, kleinen Rasenmähertraktoren. Ja, sehr nice fand ich auch so eine Geschwindigkeitsanzeige. In innerorts 50, wenn man so um die 50 fährt, ist man im grünen Bereich, da kommt ein grünes, fröhliches Smiley. Und wenn man über 50 fährt, dann ist man im roten Bereich und es kommt ein rotes, trauriges Smiley. Ja, das ist sehr hübsch. Ja, fand ich niedlich. Also, ich habe auch ein bisschen gehofft, dass hier eine Halle mit Feuerwehr ist, aber das Einzige, was ich von der Feuerwehr gesehen habe, war ein Auto. Ja, ein Feuerwehrauto. Was ich aber persönlich auch noch sehr bemerkenswert fand, der Zwiebelmann da hinten. Der Zwiebelmann? Ich habe keinen gesehen. Ja, da gibt es einen Zwiebelmann. Ich weiß nicht, ob es Blumenzwiebeln sind oder ob es Esszwiebeln sind, das habe ich noch nicht rausgefunden, aber fand ich sehr lieb. So direkt neben den IT-Ständen steht dann der Mann mit seinen Zwiebeln. Fand ich toll. Hast du ein Bier getrunken? Nein. Warum nicht? Weil ich arbeiten muss. Stimmt. Hm, gut, oder? Ja, aber es ist auffällig hier. An allen Ständen, wo es Bier gibt, ist die Hölle los. Da ist der meiste Betrieb, das ist ganz klar. Man fragt sich dann nur, wie kommen die an das Bier? Die Stände. Beziehungsweise, warum haben wir kein Bier? Ja, wir glänzen ohne. Ist auch besser so. Also unser Stand ist schon voll, auch ohne Bier. Ich wollte es gerade sagen, wir haben sowieso den meisten Besuch am Stand. Das finde ich sehr, sehr toll. Bei uns ist immer was los. Man ist immer im Gespräch, das ist toll. Und wir können das auch ohne Bier, ja, weil wir so gut sind. Das stimmt. Ist dir sonst irgendwas aufgefallen? Weil mit Größe glänzt die Messe ja dieses Jahr irgendwie nicht. Nein, ich muss auch sagen, vor 2 Jahren hat es mich ein bisschen mehr beeindruckt. Da war anscheinend ein bisschen mehr los, auch ein bisschen mehr Betrieb. Ich bin dieses Jahr auch ein bisschen, ich will nicht sagen enttäuscht, aber verwundert, dass es doch eben ein bisschen kleiner erscheint. Apropos Messe, haben wir schon gesagt, welche Messe das überhaupt ist? Haben wir im ersten Beitrag gesagt, ja. Im ersten Teil haben wir gesagt, dass wir auf der Kommunale sind. Also wir sind nochmal auf der Kommunale 2015 in Nürnberg. Größte Kommunalmesse in Deutschland. Jo, ansonsten, Atmo hörte ja alle so im Hintergrund, es leeren sich die Hallen. Ja, ist da irgendwas Besonderes, auch so im IT-Bereich? Ja, nee. Ja, also mir ist aufgefallen, dass eigentlich jeder und sein Kumpel haben eine App. Auch die Rasenmäher und Lampen und alle, die irgendwie hier ausstellen und mit Strom arbeiten, haben eine App. Ja, aber das ist jetzt ja auch nicht so überraschend. Das stimmt, aber die sind ja noch nicht mal interoperabel. Ob man die alle braucht, ist die zweite Geschichte, aber man hat erstmal eine App. Ja, und viele Lösungen, die sie hier vorstellen, sind halt Messelösungen. Aber du weißt ja, wie es ist. Gerade bei, wenn die Männer dann App hören, dann sind sie doch begeistert. Da kann ich auf mein Smartphone rumdrücken, wann das Licht angeht und wann die Heizung angeht. Das finden doch alle toll. Stimmt, Traktor steuern mit App, das ist mal eine Geschichte. Und wenn es dann noch Bluetooth hat? Ja, everything is better with Bluetooth. So ist es. Okay, also wir haben jetzt, glaube ich, noch knappe 2 Stündchen. Die werden wir noch durchhalten, oder? Die werden wir durchhalten. Es wird jetzt ruhiger werden. Das ist schon die letzte Stunde ist es schon ruhiger geworden, das wird jetzt noch weniger. Das kriegen wir auch noch hin. Genau. Dann, wir verabschieden von euch. Diesmal von außergewöhnlichen Ort und vor allen Dingen gemeinsam und ohne Bier. Die Government Podcast on Tour. Ciao. Tschüss.